Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und ich habe jetzt in der Leitung Ingo Schneider. Ingo, sei mal ebenso nett und erzähl doch mal unseren Zuhörern, was du denn da eigentlich so treibst und wer du bist. Ahoi, also ich bin der Sprecher der Piratenfraktion im Landtag NRW, so ist der offizielle Titel, und mein Name bei Twitter ist Happy Lev, also Happy wie glücklich und L-E-V für Leverkusen, in der Stadt, da wohne ich. Das geht ja gleich schon in die Richtung, über was wir heute sprechen wollen. Das heißt also, mit deinem Twitter-Namen möchtest du auch durchaus dafür werben, du bist ansprechbar, du bist erreichbar, sowohl für Piraten als auch für den Bürger, der nicht Mitglied der Piratenpartei ist. Und wir unterhalten uns heute, ich schmeiße jetzt einfach nur mal das Stichwort in den Raum, 100 Tage Bilanz der Piraten im Landtag. Ihr habt da was vor, erzähl doch mal. Ganz genau, also mit Blick auf den Kalender stellt man fest, dass wir seit rund 100 Tagen jetzt im Landtag sind, und das ist natürlich die perfekte Gelegenheit, um eine erste Zwischenbilanz zu ziehen und zu erzählen, was schon alles passiert ist, was wir schon alles gemacht haben und vor allen Dingen auch, was in den nächsten 100 Tagen oder Monaten dann passieren wird. Und deswegen wollen wir morgen am Freitag, den 24. August, eine interaktive Piratenstunde veranstalten und alle interessierten Bürger einladen, einfach dabei zu sein. Wir werden auf unserer Internetseite einen Livestream anbieten, wo unser Fraktionsvorsitzender, der Joachim Paul, und die parlamentarische Geschäftsführerin Monika Pieper Rede und Antwort stehen. Es ist ja nun mal so, dass die Piratenfraktion ja auch sagt, es gilt für jeden Bürger. Man kann sich an die Fraktion wenden, man kann sich an die Abgeordneten wenden, aber für viele ist das ja auch erstmal eine Hemmschwelle. Deswegen soll das morgen so eine interaktive Piratenstunde sein. Das ist nicht nur für irgendwelche geladenen Gäste gedacht, sondern es darf sich jeder Bürger beteiligen. Habe ich das so richtig verstanden? Ganz genau. Und deswegen auch ein, ich sag mal, ganz normal handelsüblicher Livestream auf unserem Blog, auf unserer Internetseite erreichbar, sodass man da halt eben auch keine technischen Hemmschwellen hat und erst Programme installieren muss oder aufwendig im Wiki oder im Internet nachlesen muss und suchen muss, wie man denn da jetzt den Kontakt herkriegen kann. Man kann einfach ins Internet gehen auf piratenfraktion-nrw.de, und da ist dann der entsprechende Link zu dem Livestream eingestellt. Damit hast du meine nächste Frage schon beantwortet. Piratenfraktion-nrw.de, da findet man sofort einen Link für den Livestream. Man braucht keine besonderen Voraussetzungen, um sich den anhören zu können. Und man braucht vielleicht noch ein E-Mail-Programm, denn darum geht es ja. Es soll ja interaktiv sein, eine Fragestunde, wir nennen es Piratenstunde. Das heißt, jeder ist in der Lage, per E-Mail sich in die laufende Sendung zu Wort zu melden, an piratenstunde@piratenfraktion-nrw.de. Da kann man einfach eine E-Mail schreiben, seine Frage formulieren, und wir werden die dann, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt, den Joachim und Monika vorlesen, sodass die dann live direkt darauf eingehen können. Kann man sich denn dann auch per Twitter einbringen? Natürlich, also unsere Web 2.0-Portale Twitter, Facebook und Google Plus stehen natürlich auch bereit. Auch die werden vor allen Dingen während der Sendung dann beobachtet, und auch da werden dann nachher die Fragen rausgezogen. Bei Twitter der Account 20 Piraten, bei Facebook und Google Plus die Accounts heißen Piratenfraktion NRW. So, und dann für den Zuhörer, der natürlich schon Twitter aktiver ist, die meisten Piraten kennen es natürlich, dann ist das, ist der Hashtag, wird dann sein Lattenzaun oder Raute 20 Piraten, damit man verfolgen kann, was die Leute so fragen, oder? Ja, bei dem Hashtag haben wir uns tatsächlich überlegt, einen Hashtag Piratenstunde vorzuschlagen, damit wir während der Sendung wirklich nach den Piratenstundenfragen filtern können und eventuelle Diskussionen, die zeitgleich auf 20 Piraten stattfinden, davon nicht tangiert werden. Das heißt, Fragen an die Piratenstunde dann wirklich bitte mit Hashtag Piratenstunde markieren. Ja, wunderbar. Okay, jetzt habe ich auch noch was Falsches erzählt, um Gottes Willen. Also grundsätzlich ist der Hashtag zwar 20 Piraten, aber für morgen ganz wichtig, benutzt den Hashtag Piratenstunde, damit derjenige, der da steht, auch tatsächlich darauf eingehen kann. Ja, ich würde ja sagen, für mich klingt das wie eine recht tolle Idee. Habt ihr das denn öfter vor oder ist das jetzt eine einmalige Aktion? Das ist morgen Premiere, wird aber mit Sicherheit nicht das einzige Mal sein. So viel kann ich schon versprechen. Wir sind ja sehr stolz darauf, dass wir halt eben eine Mitmachpartei sind, Mitmachdemokratie, und das verstehen wir halt eben unter bürgernaher Kommunikation, wirklich mit jedem Interessierten auch in den Dialog einzutreten. Und von daher werden wir diese interaktiven Piratenstunden ab sofort häufiger anbieten, je nach Aktualität. Also wir hatten uns dagegen ausgesprochen, jetzt am Anfang ein regelmäßiges verpflichtenden Termin vorzugeben. Aber wir werden sie immer wieder machen, so wie die Termine halt eben fallen. Ja, andere Parteien würden das ja Pressekonferenz nennen. Ihr macht das nicht aus dem Grunde, weil es tatsächlich interaktiv in beide Richtungen funktioniert. Da steht nicht nur einer und referiert über die grandiosen Dinge, die man als Politiker schon erreicht hat, sondern man spricht drüber, man kann Dinge einbringen und man kann auch sicherlich Fragen stellen, was in Zukunft passiert oder wie sich einige Dinge verhalten haben oder Entscheidungen gefallen sind. Ingo, ganz genau. Wir werden beides machen, weil wir beide Zielgruppen, die Bürger als solches, aber auch natürlich die Medien als Transportmittel von Nachrichten sehr wichtig halten. Deswegen werden wir natürlich auch weiterhin die klassische PR machen und Pressekonferenzen veranstalten, wo dann Medienvertreter eingeladen sind. Wir werden aber auch, und das zeigt diese interaktive Piratenstunde, sehr nah am Bürger sein und auch direkt mit dem Bürger kommunizieren. Ja, Ingo, ich würde sagen, ich danke dir für die Information und dann freut sich die Fraktion natürlich darüber, wenn die Beteiligung recht rege ist. Deswegen wird das auch gleich veröffentlicht von uns, damit möglichst viele dabei sind. Und ich würde sagen, ich wünsche noch einen angenehmen Arbeitstag und auf irgendeinem Kanal hören wir uns dann morgen. Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss, Ingo. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.